dahin, ein hergesetzten Draht. Es ist das von einem Platz an dem Jahre 43 Stand. Für ein halbes Jahrhundert ist es her und fast nichts erinnert daran, dass er hier vor vielen Jahren seine letzte Ruhe fand. Der Schneewagen trägt vom Blitz.